SWR 1, heiß und kalt, der Hörspielkrimi. Der dünne Mann. Nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Dashiell Hammett. Erster Teil. Ich lehnte am Tresen eines Big Easy in der 52nd Street und wartete darauf, dass Nora ihre Weihnachtseinkäufe beendete. Sie sind doch Nick Charles, der Detektiv. Ja. Ich bin Dorothy Wynand. Sie kennen mich nicht mehr, aber an meinen Vater, Clyde Wynand. Müssen Sie sich noch erinnern? Ja, natürlich. Wie geht's Ihrem Vater? Mama hat sich von ihm scheiden lassen. Wir hören nie von ihm. Sie war zierlich und blond und ob man ihr Gesicht betrachtete oder ihre Gestalt in dem rauchblauen Sportkostüm, das Ergebnis war gleichermaßen zufriedenstellend. Sehen Sie ihn denn überhaupt nicht? Nein, ich lebe in San Francisco. Mein Glas ist leer. Wollen Sie was trinken? Scotch mit Soda. Scotch mit ich Soda? Ich möchte ihn sehen. Mama würde Stunden machen, wenn sie ihn rauskriegt, aber ich möchte ihn sehen. Ja, und? Am Riverside Drive, wo wir früher zusammen gewohnt haben, ist er nicht mehr. Und im Telefonbuch steht er auch nicht. Versuchen Sie es über seinen Anwalt, Herbert McCauley. Hat sein Büro im Singapore. Asta sprang mich an. Am anderen Ende der Leine zog Nora. Ich machte bekannt. Hi, Frau Nora, Dorothy Wynand. Hi. Ihr Vater ist mal mein Klient gewesen. War sie noch ein ganz kleines Mädchen. Kein schlechter Kerl, aber nicht ganz dicht. Du siehst müde aus, Nora. Ich bin's. Setzen wir uns doch. Danke, aber ich muss zurück zu meinem Tisch. Sie müssen unbedingt auf einen Cocktail bei uns vorbeischauen. Wir wohnen jetzt im Cortland. Mama ist jetzt gestorben. Ja, sehr gern. Sie müssen uns aber auch besuchen. Wir wohnen im Normandy. Wir sind noch 2 Wochen in New York. Sie ist hübsch. Wenn man auf den Typ steht... Du stehst auf Typen? Nur auf deinen Schätzchen, lang aufgeschossene Brünetten mit gottlosem Schankmaul. Und wie war das mit der Rothaarigen, mit der du gestern Nacht bei den Quins abgezogen bist? Sei nicht albern, die wollte mir doch bloß ein paar französische Radierungen zeigen. Andern Tags rief Herbert McCauley an. Hallo Nick, ich wusste gar nicht, dass Sie zurück sind. Lunchen wir zusammen? Wie spät ist es? 11:30. Habe ich Sie geweckt? Ja, aber es macht nichts. Wie wär's, wenn Sie zum Lunch zu uns raufkämen? Okay, sagen wir 13:00. Ich nahm einen Drink mit Nora, die im Begriff war, zum Friseur zu gehen, dann einen weiteren nach dem Duschen. Charles? Ist Mr. McCauley da? Noch nicht. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Könnten Sie ihn bitte ausrichten? Er möchte gleich sein Büro anrufen, wenn er kommt. Es ist dringend. Ich versprach, das zu tun. 10 Minuten später erschien McCauley. Schön, Sie zu sehen. Herbert McCauley war ein großer, kraushaariger, rotwangiger, recht gut aussehender Bursche, ungefähr meines Alters, ich bin 41, sah aber jünger aus. Er galt als ganz tüchtiger Anwalt. Ich sagte ihm, dass er sein Büro anrufen solle, was er auch sofort machte. Wynand ist wieder in New York und will mich sehen. Tja, so plemplem wie eh und je? Wussten Sie, dass man die 29 fast ein ganzes Jahr lang in ein Nervensanatorium gesperrt hat? Nee. Was führt Mimi im Schilde? Mimi? Ach so, seine Frau, seine geschiedene Frau, ja. Weiß ich nicht. Warum sollte sie was im Schilde führen? Normalerweise tut sie das. Hören Sie, Mac, ich bin seit 6 Jahren, seit 1927, kein Detektiv mehr, ehrlich. Ein Jahr nach meiner Heirat starb der Vater meiner Frau und er hinterließ ihr eine Sägemühle, eine Kleinbahn und noch so einiges andere. Und um mich um all diese Dinge kümmern zu können, habe ich meinen Job in der Agentur aufgegeben. Mimi hat mich vor 3 Tagen angerufen und gefragt, ob ich weiß, wo Wynand steckt. Und gestern ruft mich Dorothy an, komm sogar vorbei. Sie hätten ihr das geraten. Ich habe mich gewundert, was das Ganze zu bedeuten hat. Wozu die Aufregung? Ist er untergetaucht? Ich habe Wynand seit Oktober nicht mehr gesehen. Wie lange bleiben Sie in New York? Bis nach Neujahr. Es tut mir leid, dass ich Ihnen nicht helfen kann, Mac. Ja, mir auch. Nora und ich gingen an jenem Abend ins Theater, anschließend zu einer Party bei irgendwelchen Leuten. Am anderen Morgen stand ich unter der Dusche, als Nora mit einer Zeitung ins Badezimmer kam. Nick, Neuigkeiten! Nicht vor dem ersten Whisky. Hör zu, Dummkopf. Julia Wolfs von Kugeln durchsiebte Leiche gefunden. Polizei sucht Clyde Wynand, den Arbeitgeber der Ermordeten. Die von Kugeln durchsiebte Leiche der 32-jährigen Julia Wolf, Privatsekretärin des bekannten Erfinders Clyde Miller Wynand, wurde gestern am Spätnachmittag in der Wohnung der Toten von Mrs. Jorgensen, der geschiedenen Frau des Erfinders, aufgefunden. Herbert McCauley, Wynands Anwalt, gab der Polizei gegenüber an, den Erfinder seit Oktober nicht mehr gesehen zu haben. Er sagte aus, dass Wynand ihn gestern angerufen und eine Verabredung mit ihm getroffen, sie aber nicht eingehalten habe. Der Anwalt erklärte, von den Familien- oder Privatangelegenheiten der Toten nichts zu wissen und keinen Hinweis zur Aufklärung ihrer Ermordung geben zu können. Hast du sie gekannt? Ja, klar. Wie wär's mit einem belebenden Tropfen, was du willst, um gegen die Lethargie anzukommen? Wie war sie? Nicht schlecht. Sie lebte mit ihm zusammen. Ich will jetzt was zu trinken haben, ja? Warum willst du nicht erst einmal frühstücken? Hat sie ihn geliebt oder ging es nur ums Geld? Ich weiß nicht. Fürs Frühstück ist es noch zu früh. Glaubst du, er hat sie umgebracht? Wynand? Wundern würde es mich nicht. Verrückt genug dazu ist er allemal. Ich ging hinter ihr her ins Wohnzimmer. Wie ist er denn so? Lang. Über 1,80. Und dünn, so ziemlich der dünnste Mann, den ich je gesehen habe. Hier. Oh, danke, danke. Was hattest du denn für ihn zu tun? Nora, also ein Kerl, der sein Mitarbeiter gewesen war, beschuldigt ihn, irgendeine Idee oder Erfindung von ihm gestohlen zu haben, ja? Keltermann hieß er. Naja, und er versuchte Wynand mit der Drohung fertig zu machen, er würde ihn zusammenschießen, sein Haus in die Luft jagen, seiner Frau die Kehle durchschneiden, seine Kinder entführen, ich weiß nicht, was sonst noch alles. Wir haben ihn nie zu fassen gekriegt. Passiert ist auch nichts. Ja, und hat Wynand ihn wirklich bestohlen? Nora, Liebling, heute ist Heiligabend. Versuch mal, von deinen Mitmenschen Gutes zu denken. Am Nachmittag ging ich mit Asta spazieren. Ich machte zwei Leuten klar, dass sie ein Schnauzer sei und keine Mischung aus schottischem und irischem Terrier, kehrte auf ein paar Drinks bei Jim ein, lief dort Larry Crowley in die Arme und schleppte ihn mit mir ins Normandy zurück. Nora mixte gerade Cocktails für die Quints, Margot Innes, einen Mann, dessen Namen ich nicht mitbekam, und Dorothy Wynand. Dorothy zog mich ins Schlafzimmer. Nick, glauben Sie, mein Vater hat sie umgebracht? Nein. Sie war seine Geliebte, nicht wahr? Als ich sie kannte, ja. Ich habe meinen Vater nie gemocht. Ich habe Mama nie gemocht. Und meinen Bruder Gilbert auch nicht. Kennen Sie Jorgensen? Nils Jorgensen? Christian Jorgensen. Mama nennt ihn Chris. Das ist vielleicht ein Herzchen. So echt Mama. Lässt sich von einem Irren scheiden und heiratet einen Gigolo. Was soll ich bloß tun, Nick? Setzen Sie sich von ihnen ab. Von sich selbst kann sich niemand absetzen. Ich ging ins Wohnzimmer zurück, wo der Mann, dessen Namen ich nicht kannte, gerade sagte, wenn die Revolution kommt, werden wir alle liquidiert, und zwar sofort. Er schien das für eine gute Idee zu halten. Auf dem Radio lag die Nachmittagszeitung. Die Schlagzeile lautete: Julia Wolf, ehemals Gangsterbraut. Arthur Nunheim identifiziert Leiche. Wynand noch immer unauffindbar. In dieser Nacht konnte Nora nicht schlafen. Sie las Schaljapins Erinnerungen, bis ich einzudösen begann. Schläfst du? Ja. Spielst du nie mit dem Gedanken, dich ab und zu bloß so mal aus reinem Vergnügen wieder mal als Detektiv zu betätigen? Liebling. Mein Tipp lautet, dass Wynand sie umgebracht hat und die Polizei ihn auch ohne meine Mithilfe schnappen wird. Und außerdem bin ich viel zu sehr damit beschäftigt, aufzupassen, dass du keinen Cent von dem Geld verlierst, um dessen Willen ich dich geheiratet habe. Ich werde dir jetzt mein Weihnachtsgeschenk geben, wenn du mir meins gibst. Beim Frühstück, ja? Aber jetzt ist Weihnachten. Beim Frühstück. Welche Geschenke ich auch immer von dir kriege, ich hoffe, ich mag sie nicht. Ja, aber behalten musst du sie trotzdem, weil der Mann in der Zierfischhandlung erklärt hat, er nimmt sie bestimmt nicht zurück. Ja. Mr. Charles? Ja. Mr. Charles, ich höre, Sie waren früher bei der Detektivagentur Transamerica. Ja, wer ist denn da? Mein Name ist Albert Norman. Ich würde Ihnen gerne einen Vorschlag unterbreiten und ich bin sicher, dass... Was für ein Vorschlag? Vorschlag? Darüber kann ich am Telefon nicht sprechen, Mr. Charles, aber wenn Sie mir von Ihrer Zeit... eine halbe Stunde übrigen würden, also könnte ich Ihnen garantieren, leid, dass leid. Sie sehen... Ich bin sehr beschäftigt, Aber Mr. Charles, das ist wirklich... Oh! Hallo? Hallo? Da wollte mir doch jemand eine Versicherungspolice andrehen. Mitten in der Nacht? An Weihnachten? Diese Versicherungsvertreter werden auch immer unverschämter. Meinst du nicht, ein Drink würde dir vielleicht zum Schlaf verhelfen? Nein, danke. Aber vielleicht wenn ich einen nehme. Ich stieg aus dem Bett und mixte mir einen Drink. Im Schlafzimmer klingelte das Telefon. Hallo? Ja, im Apparat. Ja? Warum nicht, gewiss? Ich bin nicht da. Ja, er ist da. Ja, natürlich. Oh, Dorothy kommt herauf. Ich glaube, sie ist betrunken. Das ist ja großartig. Ich hatte schon Angst. Ich müsste jetzt schlafen gehen. Sei nicht so ein Streithammel. Du kannst den ganzen Tag schlafen. Hat sie wirklich solche Angst vor ihrer Mutter? Mimi ist das reine Gift. Was verschweigst du mir? Nora, ich hatte gehofft, es dir nicht sagen zu müssen. Dorothy ist in Wirklichkeit meine Tochter. Ich wusste nicht, was ich tat, Nora. Es war Frühling in Venedig und ich war ganz jung und der Mond schien über dem Canal Grande. Und Spinner, willst du was essen? Nur wenn du auch willst. Was willst du? Tartar-Sandwich mit vielen Zwiebeln drauf und ein Kaffee. Dorothy erschien, während ich mit einem Delikatessengeschäft telefonierte, das die ganze Nacht hindurch geöffnet war. Ich kann heute Nacht nicht nach Hause gehen. Ich kann nicht. Ich habe Angst davor. Bitte schicken Sie mich nie weg. Wo haben Sie sich den Mordschwips geholt? Weiß ich nicht. Ich war überall. Ich war überall, bloß nicht zu Hause, weil ich in diesem Zustand nicht nach Hause gehen kann. Sehen Sie mal, was ich habe. Sie holte eine abgewetzte automatische Pistole aus ihrer Manteltasche. Sie schwenkte sie vor mir hin und her, während Asta schwanzwedelnd danach schnappte. Nora holte hörbar Luft. Mir war kalt im Nacken. Ich stieß den Hund beiseite und nahm Dorothy die Pistole weg. Seien Sie nicht böse mit mir, Nick. Wo haben Sie das Ding her? Aus einem Speakeasy in der 10th Avenue. Ich habe einem Mann meine Armband dafür gegeben. Das ist mit den Smaragden und den Diamanten. Ja, und ist dann beim Krabs zurückgewonnen. Ja, Sie tragen es ja noch. Oh. Ich dachte, ich hätte es hergegeben. Sei nicht so grob zu ihr, Nick. Du siehst doch, sie Das ist er nicht. Nora wirklich nicht. Mir fiel ein, dass Nora ihren Scotch mit Soda nicht angerührt hatte, also ging ich ins Schlafzimmer und trank ihn. Als ich zurückkam, saß Nora auf Dorothys Stuhllehne und hatte den Arm um das Mädchen gelegt. Oh, aber Nick ist nicht böse mit ihnen, Liebes. Natürlich haben sie ihr Armband noch. Du bist nicht böse, Niki. Er denkt sich mit einer alberne, kleine, betrunkene Gans. Wozu wollten Sie die Pistole haben? Seinetwegen, falls er mich wieder belästigt. Meinen Sie Ihren Vater? Mein Stiefvater, Chris. Oh, wie armes Kind. Ja, trinken wir mal alle was. Ich nicht. Und ich glaube, Dorothy will auch nicht. Doch, ich will was. Doch, sie will. Und sie wird dann auch besser schlafen. Ich goss ihr eine enorme Dose Scotch ein und sorgte dafür, dass sie auch alles austrank. Es wirkte prompt. Am frühen Nachmittag saßen wir drei beim Frühstück, als die Jorgensens kamen. Frohe Weihnachten! Es tut richtig gut, Sie nach all den Jahren wiederzusehen. 8 Jahre hatten Mimis Aussehen nichts anhaben können. Das ist mein Mann, Mr. Charles. Chris. How do you do, Mr. Charles? Freue mich, Sie kennenzulernen, Mr. Jorgensen. Er war etwa 5 Jahre jünger als seine Frau, ein langer, dünner, kerzengrader, dunkelhaariger Mann, sorgfältig gekleidet und aalglatt, mit weichem Haar und pomadierten Bärtchen. Und das ist mein anderer Ableger. Du erinnerst dich doch noch an Mr. Charles, Gilbert. Gilbert war 2 Jahre jünger als seine Schwester, ein schlaksiger, blasser, blonder Junge von 18, mit nicht allzu viel Kinn unter einem etwas schlaffen Mund. Die Größe seiner bemerkenswert klaren blauen Augen und die Länge seiner Wimpern gaben ihm ein leicht weibisches Aussehen. Mr. Charles, sind Verbrecher, ich meine Berufsverbrecher im Unterbrechen Allgemeinen... Uns nicht, Gil. Haben Sie die Zeitung schon gelesen, Nick? Der Mörder der armen Julia ist ein gewisser Morelli, ein Gangster. Er hat sie umgebracht. Er war ihr Liebhaber. Oh, Sie haben ihn gefasst? Noch nicht, aber er war es. Ja, wie wär's zunächst einmal mit einem Drink? Alles außer Eierflip, das macht mich immer reizbar. Ich versuchte ihr zu entkommen, aber sie ließ nicht locker. Arme Julia. Sie hat mir mein Leben mit Kleid ruiniert. Natürlich habe ich sie damals gehasst, aber das ist lange her. Ich hatte keine feindseligen Gefühle ihr gegenüber, als ich sie am Freitag aufsuchte, Nick. Nick. Ich habe sie sterben sehen. Oh Gott, das war schrecklich. Sie hat es nicht verdient zu sterben. Ich wünschte, ich könnte Clyde finden. Glauben Sie, Macaulay ist vertrauenswürdig? Er ist Winans Anwalt. Es gibt keinen Grund, warum Sie ihm trauen sollten. Sagen Sie mir ehrlich, Nick. Glauben Sie, dass Clyde wirklich verrückt ist? Ich mache mir wegen der Kinder Sorgen. Wenn er wirklich verrückt ist, wirft er womöglich alles zum Fenster hinaus und lässt sie ohne einen Cent sitzen. Was glauben Sie, sollte ich tun? Denken Sie daran, ihn in die Klapsmühle zu stecken? Nein. Also, aber ich würde gern mit ihm sprechen. Sie könnten ihn finden. Wollen Sie mir nicht helfen, Nick? Herrgott nochmal, Mimi, es gibt 1000 Detektive in New York. Engagieren Sie einen von denen. Ich arbeite nicht mehr in der Branche. War Dorothy letzte Nacht sehr betrunken? Finden Sie nicht, dass ein hübsches kleines Ding aus ihr geworden ist? Wo steckt sie überhaupt? Im Schlafzimmer saßen Nora und Dorothy auf der Bettkante. Sie mögen Nick sehr, nicht wahr, Nora? Er ist ein alter griechischer Name, aber ich bin so an ihn gewöhnt. Aber Charles ist doch kein griechischer Name. Charalambides heißt es richtig. Als mein Vater herüberkam, machte ihm so ein Trottel von der Einwanderungsbehörde auf Ellis Island weiß, der Name Charalambides sei zu lang, zu umständlich zu schreiben und verkürzte ihn zu Charles. Mein Vater war das recht. Von ihm aus hätten sie ihn auch X nennen können, wenn sie ihn nur hereinließen. Ich wusste gar nicht, dass da mal was zwischen Ihnen und Mama gewesen ist. Ja. Sie sind ein Dummerchen, aber deswegen brauchen Sie gar nicht so peinlich berührt zu sein. Sie können ja nichts dafür, dass Sie so eine schmutzige Fantasie haben. Glauben Sie, dass ich Mama sehr nachschlage? Wundern würde es mich nicht. Die Türglocke schellte. Ich ließ die Quinns und Margot Inns ein und machte sie mit den Jorgensens bekannt. Nora und Dorothy beendeten augenblicklich ihre Toilette und kamen aus dem Schlafzimmer und Quinn heftete sich an Dorothy. Larry Crowley erschien mit einem Mädchen namens Dennis und ein paar Minuten später kamen die Edges. Das Dennis-Mädchen musste ins Schlafzimmer gehen und sich eine Weile hinlegen. Kurz nach sechs eiste Alice Quinn mit Margots Hilfe ihren Mann von Dorothy los und schleppte ihn zu einer weiteren Verabredung. Die Edges gingen, Mimi zog ihren Mantel an und brachte ihren Mann und Dorothy dazu, sich ebenfalls ihre Mäntel anzuziehen. Nora schloss die Tür hinter ihnen und lehnte sich mit dem Rücken dagegen. Herrgott, ist das ein hübscher Kerl. Als sie am anderen Morgen um 4 bei Reubens einen Kaffee tranken, stand in der Zeitung: Nick Charles, ehedem Ass der Trans-American Detective Agency von der Westküste zurück, um mysteriösen Mord an Julia Wolf aufzuklären. Und als ich etwa 6 Stunden später die Augen öffnete und mich im Bett aufsetzte, rüttelte Nora mich. Nicky. Und ein Mann mit einer Pistole in der Hand stand in der Schlafzimmertür. Ich muss Sie sprechen. Er war ein stämmiger, dunkelhaariger, jüngerer Mann von mittlerer Größe mit breiten Kinnladen und eng beieinander stehenden Augen. Er trug einen schwarzen Homburg, einen schwarzen Mantel, der ihm wie angegossen saß, einen dunklen Anzug und schwarze Schuhe und alles sah aus, als habe er es erst vor einer Viertelstunde gekauft. Die Pistole, eine kurze schwarze Automatik vom Kaliber 38, lag ihm bequem in der Hand und war auf nichts Bestimmtes gerichtet. Ich muss Sie sprechen. Nichts weiter, aber das muss ich. Ja, also gut, dann reden Sie, aber stecken Sie die Kanone weg, ja, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Also, meiner Frau macht das nichts, aber ich bin in anderen Umständen. Ja, ich möchte nicht, dass das Kind... Ich bin Chef Morelli. Er steckte die Pistole in seine Manteltasche. Ich habe Julia nicht kalt gemacht. Ja, es kann ja sein, dass Sie es nicht getan haben. Sie liefern die Neuigkeit einer falschen Haustür ab, ja. Ich habe Julia seit 3 Monaten nicht mehr gesehen. Gut, erzählen Sie das der Polizei. Ich hätte überhaupt keinen Grund gehabt, ihr was zu tun. Wir sind immer prima miteinander klargekommen. Ja, das ist ja alles ganz prächtig, nur Sie bieten Ihren Fisch auf dem falschen Marktpfeil. Stacy Burke sagt, Sie sind immer okay gewesen. Deswegen bin ich hier. Oh, Stacy, was macht Stacy? Sitzt er immer noch in Sing Sing, ja? Müsste doch eigentlich schon längst raus sein. Stacy geht's gut. Der würde Sie gern sehen. Er hat eine Kneipe in der West 49th Street, den Big Iron Club. Ich komme als offener und ehrlicher Mensch zu Ihnen. Stacy sagt, Sie sind ein offener und ehrlicher Mensch. Seien Sie offen und ehrlich. Ja, ich bin offen und ehrlich. Morelli hatte seine Pistole in der Hand, bevor der Lärm aufhörte. Seine Augen schienen sich in alle Richtungen zugleich zu bewegen. Die Pistole war sehr genau auf meine Brust gerichtet. Ich konnte das Blut in meinen Ohren pochen hören und meine Lippen fühlten sich verschwollen an. Also... Ich traf Nora, die neben mir auf der Bettkante saß, mit der linken, schleuderte sie quer durch das Zimmer zu Boden. Das Kissen, das ich mit der rechten nach Morellis Pistole warf, schien gewichtslos zu sein. Es trieb langsam dahin wie ein Fetzen Zellstoffpapier. Nie zuvor oder nachher hat es auf der Welt einen Knall gegeben, der so laut war wie Morellis Pistole, als sie losging. Etwas prallte gegen meine linke Seite, als ich ausgestreckt auf dem Fußboden landete. Ich packte eines seiner Fußgelenke und rollte mich damit herum, sodass er auf mich fiel und er hieb mir mit der Pistole auf den Rücken, bis ich eine Hand frei bekam und ihn, so tief ich konnte, in den Leib zu boxen begann. Männer kamen herein und zerrten uns auseinander. Wir brauchten 5 Minuten, um Nora wieder zu sich zu bringen. Dann bearbeiteten die Polypen Morellis Gesicht ein bisschen. Dann knöpfte ich meine Pyjama-Jacke auf. Verdammter Idiot! Musstest du mich denn gleich Knockout schlagen? Oh, mir war klar, dass du ihn schaffen würdest. Aber ich wollte zusehen. Morellis Kugel hatte unter meiner rechten Brustwarze eine Rinne von ungefähr 10 cm Länge gekerbt. Es lief eine Menge Blut heraus. Charles, Ein bisschen weiter rüber hätte einen hübschen Unterschied gemacht. Einer der Polypen, ein großer semmelblonder Mann von 48 oder 50 in einem grauen Anzug, der nicht allzu gut saß, schlug Morelli auf den Mund. Ich presste ein Handtuch auf meine Wunde und legte mich aufs Bett. Wie sind Sie eigentlich auf die Idee gekommen, hier so einfach reinzuplatzen? Wir haben uns sagen lassen, dass sich das hier zu einer Art Treffpunkt für Clyde Winans Familie und seinen Anwalt entwickelt. Und da haben wir uns gesagt, wir wollen da mal ein Auge drauf werfen. Ja. Als wir dann diesen Vogel hier reingehen sehen, dachten wir, wir gehen mal rauf. Zum Glück waren wir früh genug da. Ja, womöglich wäre ich sonst gar nicht angeschossen worden. Ist das ein Freund von Ihnen? Ich habe ihn nie vorher gesehen. Was wollte er von Ihnen? Mir sagen, dass er das Wolfmädchen nicht umgebracht hat. Was haben Sie damit zu schaffen? Nichts. Was glaubt er, dass Sie damit zu schaffen haben? Fragen Sie ihn, ich weiß es nicht. Ich frage Sie. Fragen Sie nur weiter. Werden Sie beeiden, dass er auf Sie geschossen hat, wenn Sie die Anzeige erstatten? Das ist wieder so eine Frage, die ich jetzt nicht gleich beantworten kann. Vielleicht war es ja ein Unfall. Okay, okay. Wir haben viel Zeit. Haben Sie einen Waffenschein? Nein. Und was hat das hier zu suchen? Er brachte die Pistole zum Vorschein, die ich Dorothy abgenommen hatte. Einer seiner Männer hatte sie wohl im Wohnzimmer gefunden. Gehört diese Pistole Ihnen? Nein. Wem gehört sie? Wenn ich mir Mühe gebe, fällt es mir vielleicht wieder ein. Hören Sie, Mr. Charles. Ich glaube, wir haben die Sache hier beide falsch angepackt. Ich will mit Ihnen nicht Schlitten fahren und ich nehme nicht an, dass Sie mit mir wirklich Schlitten fahren wollen. Ja. Das Loch da in Ihrer Seite wird dafür sorgen, dass Sie sich nicht gerade glänzend fühlen. Also will ich Sie jetzt nicht länger belästigen. Danke. Mein Name ist Gild. Lieutenant John Gild, Mordkommission NYPD. Als er mit seinen Leuten und Morelli abgezogen war, setzte sich Nora mit einem Siphon und einer Flasche Scotch neben mich auf die Bettkante. Tut es sehr weh? Nein, nein. Es ist hauptsächlich meine Schuld, nicht? Ach, Unsinn. Wie wär's mit noch einem Drink? Ich würde nicht so viel trinken heute. Na, werde ich schon nicht. Sag mir die Wahrheit, Nick. Hab ich mich zu albern aufgeführt? Gerade noch albern genug. Du griechische Laus. Wir waren dabei, die Nachmittagsblätter zu studieren, als unsere ständige kleine Besucherin Dorothy Winant erschien. Was ist Ihnen denn zugestoßen? Ihre Unterlippe war geschwollen und nahe dem Mundwinkel aufgerissen. Auf einem Wangenknochen befand sich eine blutunterlaufene Stelle. Über die andere Wange liefen zwei von scharfen Fingernägeln herrührende Schrammen und ihre Augen waren gerötet und verschwollen. Mama hat mich geschlagen. Sie ließ ihren Mantel zu Boden fallen und streifte sich ihr Kleid herunter, um uns den Rücken zu zeigen. Sie hatte blaue Flecken auf dem Arm und ihr Rücken war kreuz und quer von langen roten Striemen gezeichnet. Sie weinte. Sie hat mich geschlagen, um mich dazu zu bringen, ihr zu sagen, was ich Ihnen über Papa gesagt habe. Und, was haben Sie gesagt? Ich konnte ihr das mit Chris nicht sagen. Nora, lass uns um Himmels Willen was trinken. Okay. Wo haben Sie die Pistole her? Vorsicht, wenn jetzt wieder eine Fantasiegeschichte kommt, rufe ich Mimi an und sage ihr, sie soll sie holen kommen. Gib ihr eine Chance. Wo haben Sie die Pistole her? Von einem Mann in einem Speakeasy. Ja, ich wusste zu guter Letzt, würden wir die Wahrheit aus ihr rauskriegen. Mr. Quinn sagte, es sei ein Killertreff. Mit Quinn sind Sie also hier abgezogen. Und als er betrunken eingeschlafen war, kam ich mit einem Mann ins Gespräch. Einem ausgesprochen finster aussehenden Mann. Ich war fasziniert. Dein Drink, Nick. Und dieser Mann hat Ihnen die Pistole verkauft, ja? Für $12, mehr hatte ich nicht dabei. So, mehr hatten Sie nicht dabei. Und dann bin ich hierher gekommen und erfand die Geschichte mit Chris. Wussten Sie, dass Mimi an jenem Nachmittag Julia Wolf besuchen würde? Sie denken noch nicht... Was denken Sie? Wenn mein Vater es getan hat, dann weil er verrückt ist. Aber Mama könnte jemanden umbringen, wenn sie es wollte. Weswegen wollten Sie Ihren Vater ausfindig machen? Wegen Geld. Chris hat alles ausgegeben. Mama hat Angst, er wird sie verlassen, wenn sie kein Geld mehr hat. Ich sah auf die Uhr und sagte ihr, für die Nacht könne sie auf jeden Fall da bleiben. Dann rief ich die Rezeption an und bat uns, die Post heraufzuschicken. Da waren ein paar Briefe für Nora, eine Anzahl verspäteter Weihnachtskarten und ein Telegramm. Nick Charles, The Normandy, New York. Nehmen Sie mit Herbert McCauley Verbindung auf, zwecks Besprechung wegen Übernahmeermittlung, Mordfall, Wolfstop. Erteile ihm alle Anweisungen. Beste Grüße. Clyde Miller Winant. Ich steckte das Telegramm mit einer Notiz, dass es mich soeben erreicht habe, in einen Umschlag und schickte es per Boten an das Polizeipräsidium Mordkommission. Zu Abend aßen wir Schnecken bei Max und fuhren anschließend sofort ins Normandy zurück. Dorothy war nicht da. Was kann das heißen, Nick? Jetzt ist es 10, sie wird gegen 3 auftauchen mit einem Maschinengewehr, das sie bei Charles erstanden hat. Was ist in Wirklichkeit mit Dorothy los, Nick? Ihr Vater ist verrückt, sie denkt, sie sei es auch. Woher weißt du das? Du hast mich gefragt, ich sag's dir. Das ist ja schrecklich. Nick, jemand sollte... Ach, zum Teufel mit ihr. Zieh deinen Pyjama an und leg dich lang. Meine Seite mit der Schussverletzung fühlte sich viel besser an, als Nora mich am nächsten Morgen weckte. Niki. Nick. Ja. wie geht's dir? Oh, verheerend. Ich muss nüchtern zu Bett gegangen sein. Hier ist Telefon für dich. Oh? Hallo, Charles. Wie geht's dem Verwundeten? Ach, ich bin soweit in Ordnung. Ja. Haben Sie was von Wynand gehört? Ja. Ich habe einen Brief von ihm bekommen. Er schreibt, er hätte ihn telegrafiert. Sind Sie zu elend, um bei mir... Nein, ich schaue heute Nachmittag bei Ihnen im Büro vorbei. Großartig. Ich bin bis 6 hier. Du hast Besuch. Wartet im Wohnzimmer auf dich. Oh, was ist denn bloß los heute Morgen? Ist das hier die Grand Central Station? Ich schubste Asta vom Bett und stand auf. Im Wohnzimmer wartete Gild mit einem Glas in der Hand und grinste. Nora lud Gild ein, bei uns zu lunchen, während wir frühstückten. Er sagte, das sei mächtig nett von ihr. Ich sagte, ich müsse vor dem Frühstück einen Drink haben. Nora ging, um das Essen und zweimal Frühstück zu bestellen und die Drinks einzuschenken. Ihre Frau ist eine ganz großartige Frau, Mr. Charles. Ich nickte feierlich. Was die Pistole betrifft, die Sie hier gefunden haben... Pistole? Was für eine Pistole? Ach, die, das ist keine Pistole mehr, schon lange nicht. Der Schlagbolzen ist abgebrochen und das Innere verrostet. Vergessen Sie den Schrott. Ich nahm Sie am Betrunkenen ab. Ich könnte davon ausgehen, dass Sie uns nichts vorenthalten, was wir nicht schon wissen. Nicht vorsätzlich. Ich weiß nicht, was Sie wissen, ich weiß nicht sehr viel. Was wir wissen, ist kein großes Geheimnis. Im vergangenen Oktober, so um den 3. herum, sagt Wynand zu Macaulay, er müsse für eine Weile die Stadt verlassen. Wohin er geht und weshalb, sagt er nicht. Macaulay nimmt an, dass er sich abgesetzt hat, um an irgendeiner Erfindung zu arbeiten, die er geheim halten will. Er vermutet, Wynand ist los, um sich irgendwo in den Adirondacks zu verkriechen. Aber als er Julia Wolf später danach fragt, sagt sie, dass sie nicht mehr darüber weiß als er. Wusste sie, was das für eine Erfindung war? Macaulay zufolge nicht, nur dass es wahrscheinlich etwas war, wofür er Platz brauchte und irgendwelche Apparate und Sachen, die Geld kosten. Denn das ist es, was er mit Macaulay geregelt hat. Ja, vielleicht müsste man mal in der Werkstatt nachsehen. Meine Herren, bitte sehr. Cheers. Und in welcher Weise hat er das mit Macaulay geregelt? Er hat es in der Weise geregelt, dass Macaulay an seine Aktien und Pfandbriefe und anderen Sachen, die ihm gehören, jederzeit ran kann, um sie zu Geld zu machen, wenn er es will. Und dass er sich um seine Bankangelegenheiten und alles kümmert, gerade so wie Wynand selber. Generalvollmacht, wie? Genau, und wenn er Geld wollte, wollte er es in bar. Er holte ein Bündel schmieriger, zerknitterter, eselsohriger Papiere aus seiner Tasche. Von Oktober bis zum 22. Dezember hat Macaulay $28.500 für Wynand abgehoben. Allerdings musste Macaulay jedes Mal etwas verkaufen, um das Geld zu beschaffen. Wie hat Macaulay Wynand das Geld ausgehändigt? Wynand schrieb an Julia Wolf und sie holte es bei Macaulay ab. Wo sie es hinbrachte, hat sie Macaulay nicht gesagt. Die letzte Rate, 5.000, hatte sie vermutlich noch bei sich, als sie umgebracht wurde. Was Raubmord draus machen würde, wenn nicht Wynand sie umgebracht hat, als er hinkam, um es zu holen. Was ist mit Mrs. Jorgensen? Ich glaube nicht, dass sie das Geld gestohlen hat. Allerdings war sie für einen kurzen Moment mit der Toten allein. Er unterbrach sich, als ein Kellner hereinkam und anfing, den Tisch zu decken. Was halten Sie von Macaulay, fuhr er fort, als wir alle am Tisch saßen. Wynand wollte ihn vergangenen Freitag in der Halle von Plaza treffen. Macaulay war nicht in seinem Büro, so hat er ihm nur die Nachricht hinterlassen. Ja, Macaulay war hier, zum Lunch. Das hat er mir erzählt. Gut, Macaulay kommt erst kurz vor 3 ins Plaza. Und er findet dort keinen Wynand vor und Wynand ist dort auch nicht eingetragen und niemand hat ihn gesehen. Im Büro hat er sich auch nicht gemeldet. Dann ruft er Julia Wolf an und die sagt, sie weiß nicht mal, dass Wynand in der Stadt ist, was er für eine Lüge hält, weil er noch am Vortag $5.000 für Wynand gegeben hat und annimmt, dass Wynand sie sich geholt hat. Aber er sagt nur in Ordnung und hängt ein und geht weiter seinen Geschäften nach. Ich sehe nichts, was auf ihn hindeutet, außer dass er Wynands Anwalt ist, vermutlich mehr weiß, als er sagt. Sicher, ich verstehe. Und nun zu dem Mädchen. Kann sein, dass ihr wirklicher Name gar nicht Julia Wolf war. Danke. Jedenfalls war sie nicht gerade die Sorte Dame, der Wynand normalerweise den Umgang mit all den Kohlen anvertraut haben würde. Ich meine, wenn er über sie Bescheid gewusst hätte. Ach, war sie vorbestraft? Das ist erstklassiges Schmorfleisch. Ein paar Jahre, bevor sie für ihn zu arbeiten anfing, hat sie unter dem Namen Rhoda Stewart in Cleveland wegen einer Betrugssache 6 Monate gesessen. Glauben Sie, Wynand wusste das? Keine Ahnung. Man hat mir gesagt, er war ganz verrückt nach ihr. Und Sie wissen, wie Kerle dann sein können. Zwischendurch rannte sie auch immer mal wieder mit Chap Morelli rum. Ich wünschte, ich wüsste, was diesen Junkie veranlasst hat, hier aufzukreuzen. Ich habe Ihnen alles gesagt. Ich hoffe, Sie finden nicht, dass wir zu grob mit ihm umgesprungen sind, Mrs. Charles? Nora lächelte und sagte, sie verstünde vollkommen und füllte seine Tasse mit Kaffee. Was ist ein Junkie? Ein Rauschgiftsüchtiger. War Morelli? Ja, und ob? Der Mord geschah am Freitag, dem 23. irgendwann vor 3.20 Uhr nachmittags. In dem Zeitpunkt, zu dem Mrs. Jorgensen dorthin kam und sie fand. Die Pistole war nicht da und gesehen hatte auch niemand was. Und die Wohnung sah nicht aus, als wäre sie gefilzt worden. Sie trug einen Diamantring und in ihrer Handtasche waren etwas mehr als $30. Ich schätze, das ist alles. Keine Fingerabdrücke? Nein, nichts. Was ist mit diesem Nannheim, der Sie als Freundin von Morelli identifiziert hat? Das ist in Ordnung. Er arbeitet ab und zu für uns. Dieser Diamantring, war das ein Verlobungsring? Sie trug ihn an der linken Hand. Warum? Man könnte aufschlussreich sein, zu wissen, wer ihn gekauft hat. Tja, sieht ganz nach weinend aus. Er knurrte, aber schüttelte Nora und mir die Hand, dankte für Whisky, den Lunch, die Gastfreundschaft und die Freundlichkeit im Allgemeinen und ging. Nora, du bist so charmant. Ich bin der Letzte, der bestreiten würde, dass für dich jedermann sein Innerstes nach außen kehrt. Aber sei dir nicht so sicher, dass der Kerl uns nicht an der Nase herumführt. Ach, so weit ist es also mit uns gekommen. Du bist eifersüchtig auf Polizisten. Ich setzte mich ins Taxi und fuhr zu Macaulay. Clyde Winans Brief war ein beachtliches Dokument. Er teilte Macaulay mit, dass er wünsche, dass ich den Mörder der armen Julia finden solle, koste es, was es wolle. Als ich Julia am Donnerstagabend traf, um mir von ihr diese $1,000 geben zu lassen, sagte sie mir, dass sie ihren Job kündigen wolle. Es folgten viele Zeilen, in denen es um den Gesundheitszustand von Julia Wolf ging und um einen kürzlich verstorbenen Onkel. Zum nächsten Punkt. Ich glaube, es sollte versucht werden, den gegenwärtigen Aufenthaltsort des Sidney Kelterman zu ermitteln, mit dem ich vor einigen Jahren Schwierigkeiten bekommen hatte, denn die Experimente, mit denen ich jetzt befasst bin, gehen auf diejenigen zurück, um die ich ihn, wie er behauptete, betrogen haben soll. Und ich halte ihn für wahnsinnig genug, Julia aus Wut über ihre Weigerung, ihm einen Aufenthaltsort zu nennen, getötet zu haben. Viertens und äußerst wichtig, hat meine geschiedene Frau mit Kelterman in Verbindung gestanden? Wie hat sie erfahren, dass ich Experimente ausführe, bei denen er mir seinerzeit assistierte? Der Brief schloss damit, dass auf jeden Fall verhindert werden müsse, dass die Polizei ihn weiter suche. Dies könnte zur vorzeitigen Enthüllung seiner Experimente führen, was er zum gegenwärtigen Zeitpunkt als sehr gefährlich erachte. Wenn Sie mit mir in Kontakt zu treten wünschen, setzen Sie folgende Anzeige in die Times. Ebner, ja, Bunny. Ihr Clyde Miller-Wynand. Um was ging es bei dem Streit mit Kelterman? Irgendwas über Strukturveränderungen bei Kristallen. Ich kann das nachsehen. Er schreibt, er habe an jenem Abend $1,000 von ihr erhalten. Ich hatte ihr 5.000 für ihn gegeben. Wussten Sie, dass Julia Wolf in Cleveland unter dem Namen Rhoda Stewart wegen einer Betrugssache gesessen hat? Nein. Ist das wahr? Ah. Mit wem war sie verlobt? Ich wusste gar nicht, dass sie verlobt war. Sie trug am betreffenden Finger einen Diamantring. Das ist mir neu. Wie sind die Aussichten, dass Sie sein Angebot annehmen? Ja, gering, aber ich bin bereit, mit ihm zu sprechen. Den Anwalt für einen Irren zu machen, bringt wenig Spaß. Ich will versuchen, dass ich ihn dazu kriege, auf die Stimme der Vernunft zu hören, aber ich weiß jetzt schon, daraus wird nichts. An diesem Abend gingen Nora und ich zur Eröffnung der Radio City Music Hall, fanden aber nach einer Stunde, dass wir genug hatten und fuhren mit dem Taxi in Stadsey Burke's Pig Iron Club. Eine Ehefrau, na sowas. Sie werden Champagner trinken oder sich mit mir prügeln müssen. Stadsey Burke war ein kraftvoll gebauter Mann mittlerer Größe, ein bisschen dick jetzt, aber nicht schwammig. Er musste mindestens 50 sein, sah aber 10 Jahre jünger aus. Er hatte ein großflächiges, angenehm hässliches, pockennarbiges Gesicht unter nicht sehr vielem Haar, von unbestimmter Farbe. Und selbst seine Kahlheit konnte die Stirn nicht hoch erscheinen lassen. Die Leute sagen ja, ihr Mann soll ein guter Detektiv gewesen sein, Lady. Aber das eine Mal, wo er mich erwischt hat, war Zufall. Ich hatte rechts ausgelegt. Es war nicht viel los um diese Zeit, nur 3 Gäste waren da. Wir setzten uns an einen Tisch in der Ecke. Wieso haben Sie mir eigentlich diesen wilden Mann, diesen Morelli, auf den Hals geschickt? Sie wissen, wie die Ausländer sind, alle hysterisch. Prost. Wir probierten den Sekt, sagten, er sei hervorragend, aber ziemlich mies. Konnte ich vielleicht wissen, dass der gleich durchdreht? Hat Morelli das Mädchen umgebracht? Ausgeschlossen. Schöpf war mit den Jungs den ganzen Nachmittag hier. Hat er einen von den Jungs geschickt? Sie sehen das falsch. Ich kannte die Dame. Sie kam manchmal mit ihm her. Er war nicht verrückt genug nach ihr, dass er einen Grund gehabt hätte, sie voll Blei zu pumpen. War sie scharf auf Stoff? Ich habe sie sich's manchmal schießen sehen, aber Vielleicht hat sie es nur zur Gesellschaft getan, sich eine Spritze verpasst, weil er es auch gemacht hat. Und mit wem hat sie sonst noch rumgemacht? Da gab's eine Ratte, hieß Nannheim. Der Kerl tauchte hier öfter auf, hat es auf sie abgesehen. Kam aber nicht an bei ihr. Herr Nannheim arbeitet gelegentlich für die Polizei. So. Danke. Danke? Für was? Ich hab nichts gesagt. Ist auch nicht mehr nötig. Dieser Weinend, der hat sie umgebracht, stimmt's nicht? 100 gegen 50, dass er's nicht getan hat. Nee, mit Ihnen wette ich nicht. Lassen Sie mich die Gläser noch mal voll machen. Nora entschied sich dafür, früh und nüchtern nach Hause gehen zu wollen, also verließen wir Stazzi und seinen Club kurz nach 11. Am nächsten Morgen erledigte ich einen Großteil der angesammelten Post, fand mich um 2 Uhr nachgerade vorbildlich als Geschäftsmann, machte sofort Schluss damit und ging mit Nora lunchen. Anschließend hatte sie eine Verabredung zum Bridge und ich fuhr ins Polizeipräsidium, um mit Gil zu sprechen. Ich erzählte ihm, was vorgefallen war, vor allem aber, was ich von Sidney Kelterman wusste. Ich sage Ihnen mal was ziemlich verrückt klingt, aber ich sag's Ihnen trotzdem. Schießen Sie los. Mit geringen Änderungen passt Keltermans Personenbeschreibung ziemlich genau auf Chris Jorgensen. Na, das ist aber mal interessant. Das werde ich mal gleich meine Jungs nachprüfen lassen. Dann erzählte er mir, dass McCauleys Alibi in Ordnung sei. McCauley hätte sich zu der Verabredung mit Weinend verspätet und von 3:05 bis 3:20 im Büro eines gewissen Herman in der 57th Street aufgehalten. Auch Jorgensen sei sauber. Etwa 5 Minuten vor 3 hätte er das Cortland verlassen und sei rüber zur West 73rd Street geschlichen, um ein Mädchen namens Olga Fenton zu treffen. Wir haben versprochen, seiner Frau nichts davon zu sagen. Er blieb dort bis ungefähr 5. Was ist mit Nannheim? Wie kommen Sie auf den? Ich habe gehört, er war Fanat und das Mädchen. Wo haben Sie das gehört? Ich hab's gehört. Also gut, überprüfen wir ihn. Glauben Sie denn nicht, dass Weinand es getan hat? Ich biete Ihnen eine Wette an. 25 bringen Ihnen 50, wenn das war. Wer ist Ihr Kandidat? Ich sag nicht, dass Weinand es nicht getan hat. Ich sage nur, alles weist nicht auf Weinand. Wie lange hat es zum Beispiel gedauert, von dem Augenblick, wo der Liftboy Mrs. Jorgensen auf der Etage von dem Wolfmädchen aussteigen ließ, bis sie nach ihm klingelte und sagte, sie höre Stöhnen? Ich wüsste gern, wo Nannheim gewesen ist. Ich wüsste gerne Antworten auf die Fragen in Weinands Brief. Und ich wüsste gern, wo die $4,000 geblieben sind, die Differenz zwischen dem, was McCauley dem Mädchen gab und dem, was sie anscheinend Weinand gegeben hat. Und ich wüsste gern, woher der Verlobungsring kam. Haben Sie in der nächsten Stunde was vor? Nein. Mr. Nannheims Zuhause war im 4. Stock eines dunklen, feuchten, übelriechenden Gebäudes, das die 6th Avenue-Hochbahn mit ihrem Lärm erfüllte. Unterwegs kaufte ich mir die Times und sah unter Vermischtes nach. McCauleys Anzeige war darin. Aitner, ja, Bunny. Ich habe Sie nicht erwartet, Lieutenant. Arthur Nannheim war ein kleiner, blässlicher, 5- oder 36-jähriger Mann, dessen Bekleidung aus Unterhemd, blauer Hose und schwarzen Seidensocken bestand. Sie haben gesagt, Sie würden anrufen. Die dunklen kleinen Augen standen dicht beieinander. Der große, breite Mund war schmallippig und schlaff und die Nase sonderbar weich, eine lange, traurig herabhängende Nase, scheinbar knochenlos. Wollen Sie etwas trinken? Der Raum, den wir betraten, war ein schäbiges, verdrecktes Wohnzimmer, in dem Kleidungsstücke, Zeitungen und schmutziges Geschirr herumlagen und standen. Zwischen Ausguss und Herd stand eine Frau mit brutzelnder Bratpfanne in der Hand. Sie war eine schwerknochige, fleischige, rothaarige Person von vielleicht 28. Auf eine ziemlich grobe, schlampige Weise ganz hübsch. Sie trug einen zerknitterten rosa Kimono und ausgetretene rosa Pantoffeln mit verrutschten Schleifchen darauf. Was haben Sie sich dabei gedacht, mir weismachen zu wollen? Sie hätten das Wolfmädchen nur vom Sehen gekannt. Das habe ich auch nur, Lieutenant. Das ist die reine Wahrheit. Bei allen Heiligen, das ist die Wahrheit. Die Frau lachte einmal höhnisch auf, ohne dass ihr Gesicht Belustigung zeigte. Na los! Steck du nur deine Schnute da rein und ich schlag den Zahn aus ihr raus! Sie holte aus, um die Bratpfanne an den Kopf zu schlagen. Er ging auf sie los. Ich brauchte mich gar nicht vom Fleck zu rühren, um ihm ein Bein zu stellen. Die Frau hatte ein Küchenmesser in der Hand. Schluss jetzt. Sie macht mich wahnsinnig, wenn sie trinkt. Den ganzen Tag hat sie auf mir herumgehackt. Ich glaube, ich habe mir das Handgelenk verstaucht. Ohne irgendeinen von uns eines Blickes zu würdigen, ging die Frau hinter uns vorbei ins Schlafzimmer und schloss die Tür. Was ist jetzt mit Julia Wolf? Sie war schon eine klasse Puppe. Aber Sie haben nie versucht, sie rumzukriegen. Sie wissen doch, wie das so geht. Wenn einer so ein bisschen in der Gegend rummacht... Wo waren Sie an dem Nachmittag, als sie umgebracht wurde? Oh, um Gottes Willen, Lieutenant. Sie glauben doch nicht, dass ich irgendetwas damit zu tun hatte. Weswegen hätte ich ihr wohl was tun sollen? Wo waren Sie? Ich war, an welchem Tag ist sie... Er brach den Satz ab, als die Schlafzimmertür geöffnet wurde. Die große Frau kam mit einem Koffer in der Hand heraus. Sie hatte Straßenkleidung angezogen. Für Gauner habe ich nichts übrig. Miriam! Und wenn ich's hätte, dann nicht für Gauner, die Polizeispitzel sind. Und wenn ich für Gauner, die Polizeispitzel sind, was übrig hätte, Miriam, geh nicht weg! Miriam, ich will mich bessern, hörst du? Sie ging hinaus und schloss die Tür. Nein, geh nicht weg, Miriam! Ich will an... Lieutenant, lassen Sie mich gehen, Lieutenant. Ich will Sie zurückholen. Ich kann ohne Sie nicht auskommen. Halten Sie mich nur länger hin und ich prügel Sie dumm und dämlich. Mannheim schlug die Hände vors Gesicht und fing an zu weinen. Ich goss etwas Whisky in ein Wasserglas und gab ihn Mannheim. Danke, Sir. Vielen Dank. Wo waren Sie an dem Nachmittag, als das Mädchen ermordet wurde? Möglich, dass ich drüben in Charlies Schießbude war. Ich weiß, möglich, dass ich hier gewesen bin. Miriam würde es wissen. Lassen Sie mir nur eine Minute Zeit, Lieutenant. Es fällt mir gleich wieder ein. Sie wissen auch, dass ich Ihnen immer alles sage. Ich bin jetzt nur aufgeregt. Nur eine Minute. Ja, Donnerwetter. Wäre mir recht geschehen, wenn Sie mich festgenommen hätten. Das ist der Nachmittag, an dem ich... Warten Sie, ich zeig's Ihnen. Er ging ins Schlafzimmer. Wir warteten. Und warteten. Das Schlafzimmer war leer, als wir hineingingen. Und als wir die Tür zum Badezimmer aufmachten, war auch das leer. Ein Fenster stand offen. Es führte auf eine Feuerleiter. Ich wollte, er hätte das nicht getan. Während er telefonierte, stöberte ich die Schubladen und Schränke durch, fand aber nichts. Ich schätze, wir werden ihn schon finden. Ich habe eine Neuigkeit. Sie hatten den richtigen Riecher. Wir haben festgestellt, dass Jorgensen mit Kelterman identisch ist. Ach, und wie haben Sie das festgestellt? Ich habe einen Mann zu dem Mädchen rübergeschickt, das ihm sein Alibi geliefert hat. Von dem Alibi war sie allerdings nicht abzubringen. Ich fahre jetzt rüber zu ihr. Wollen Sie mitkommen? Ja, ich würde gerne, aber es ist ein bisschen spät geworden. Zu Hause erfuhr ich von Nora, dass Mimi angerufen hatte und dringend bat, mich zu sehen. Ich möge doch bitte herüberkommen zu jeder Zeit, egal wie spät es wäre. Also machte ich mich auf und fuhr ins Cortland. Nick... Was können die mit einem machen, wenn man den Beweis verheimlicht, dass jemand des Mordes schuldig ist? Einen als Mitschuldigen anklagen, wenn sie wollen. Auch wenn man sich's aus freien Stücken anders überlegt und ihnen den Beweis liefert? Gewöhnlich tun sie es dann nicht. Clyde hat Julia umgebracht. Ich habe den Beweis gefunden und versteckt. Was werden Sie mir tun? Wahrscheinlich nichts. Schließlich war weinend Ihr Mann und kein Gericht würde Ihnen deswegen was anhängen. Und was denken Sie? Ich weiß nicht. Meine Vermutung würde dahin gehen, dass Sie die Absicht hatten, mit diesem Beweis seiner Schuld tüchtig Geld aus ihm herauszuschlagen, sobald Sie mit ihm in Kontakt gekommen wären. Und dass jetzt ein anderer Gesichtspunkt aufgetaucht ist, der Sie veranlasst hat, Ihre Absicht zu ändern. Sie krümmte Ihre rechte Hand zu einer Klaue und fuhr mir mit Ihren spitzen Nägeln ins Gesicht. Ihre Schneidezähne waren zusammengebissen und von den Lippen entblößt. Ich packte sie beim Handgelenk. Frauen werden so schwierig. Ich komme gerade von einer, die mit ihrer Bratpfanne nach einem Kerl geworfen hat. Hat die Polizei Sidney Christian Jorgensen Kelterman schon festgenommen? Was? Jorgensen ist Kelterman. Ich dachte, Sie wüssten es. Sie meinen... Nein. Nein, das glaube ich nicht. Das ist eine große Hilfe. Sie sind sicher, dass er Kelterman ist? Die Polizei ist es. Ich glaube es nicht, bis er es mir selber sagt. Und wenn er es tut, was dann? Er ist mein Mann. Mimi, ich bin Nick. Sie erinnern sich doch an mich? Nick. Ja. Was ist mit dem Beweis gegen Weinend? Das war eine Lüge. Zuerst wollten Sie Weinend erpressen. Dann, nachdem Sie von seinem Brief an Macaulay hörten, wollten Sie sich an ihm rächen. Und jetzt halten Sie den Beweis zurück, um Jorgensen fertig zu machen, zur Strafe dafür, dass er Sie nicht aus Liebe geheiratet hat, sondern bloß als Figur in seinem Spiel gegen Weinend benutzt. Sie trauen mir wirklich alles zu, nicht? Das spielt keine Rolle. Was für Sie eine Rolle spielen sollte, ist die Tatsache, dass Sie Ihr Leben wahrscheinlich in irgendeinem Gefängnis beschließen werden. Ihr Schrei war nicht laut, aber er war schrecklich. Und die Angst, die ihr vor dem im Gesicht gestanden hatte, war nichts gegen die, die sich jetzt darin zeigte. Sagen Sie das nicht. Bitte nicht. Sagen Sie, dass Sie das nicht glauben. Woher weiß die Polizei, dass Chris in Wahrheit Kelterman ist? Durch ein Mädchen. Welches Mädchen? Ihr Name fällt mir nicht ein. Dieselbe, die ihm sein Alibi für den Nachmittag geliefert hat, an dem der Mord geschah. Nick, vermuten Sie, dass er Julia umgebracht hat? Warum sollte er das getan haben? Na, angenommen, er hat mich geheiratet, um sich an Clyde zu rächen. Und Sie wissen, er hat mich gedrängt, dass wir von Europa hierher kommen, um aus Clyde Geld herauszuschlagen. Er kann sein, dass es meine Idee gewesen war, aber er hat mich dazu gedrängt. Naja, und nehmen Sie weiter an, zufällig ist ihm Julia über den Weg gelaufen. Sie hat ihn erkannt, ja, natürlich, weil sie beide zur gleichen Zeit für Clyde gearbeitet haben. Und er hat gewusst, dass ich an jenem Nachmittag zu ihr ging und befürchtet, dass sie ihn, wenn ich sie in Wut brächte, womöglich vor mir bloßstellen würde. Und so könnte das nicht sein? Mimi, Mord ist was Ernstes. Es ist nichts, was man anderen in die Schuhe schieben kann, bloß weil sie im Übel mitgespielt haben. Übel mitgespielt? Sie belegte Jorgensen mit allen gebräuchlichen, gemeinen, obszönen und sonst wie beleidigenden Schimpfwörtern und ihre Stimme wurde zunehmend schriller, bis sie mir am Ende förmlich ins Gesicht schrie. Er hat sogar die Stirn gehabt, anzudeuten, dass ich sie umgebracht haben könnte. Gilbert kam herein. Kann ich etwas Geld haben? Du hast gelauscht! Kann ich etwas Geld haben? Wir standen vor dem Cortland. Ich wartete auf mein Taxi. Ich hatte ein bisschen Morphium zum Experimentieren. Und jemand hat es gestohlen. Ungefähr 1,3 Gramm. Und wer? Wer war es? Dorothy. Sie hat auch damit experimentiert. Und wie hat es ihr gefallen? Es hat ihr ganz gut gefallen. Haben Sie ihr viel gegeben? Nein. Das noch was. Chris kam gestern Nacht nicht nach Hause. Deswegen ist Mama aufgeregter als gewöhnlich. Als ich heute Morgen die Post entgegennahm, war ein Brief an Chris darunter. Und ich dachte mir, dass da was drinstehen könnte. Und habe ihn unter Dampf geöffnet. Sie lesen ihn am besten gleich, damit ich ihn wieder zukleben und morgen zwischen die Post legen kann. Der Umschlag trug den Poststempel Boston, Massachusetts, 27. Dezember 1932 und war von einer etwas kindischen Frauenhandschrift an Mr. Christian Jorgensen, Cortland Apartments, New York, New York, adressiert. Lieber Sid, Olga hat mir geschrieben. Du bist zurück in den Vereinigten Staaten und verheiratet mit einer anderen. Und nennst dich Christian Jorgensen. Das ist nicht recht, Sid, wie du ganz genau weißt. Desgleichen, dass du mich ohne ein Wort von dir allein gelassen hast all die Jahre. Und ohne Geld. Ich will nicht mit dir schimpfen, Sid, aber ich muss dich sehen. Ich komme Samstag nach New York und muss dich sprechen. Schreib mir, wo du mich treffen willst und um wie viel Uhr. Ich will dir keine Schwierigkeiten machen. Deine treue Frau Georgia. Beim ersten Drugstore ließ ich das Taxi anhalten, um Gilt anzurufen. Und Gilbert hat Ihnen den Brief gegeben? Ja, vor 5 Minuten. Glauben Sie, dass wir ihn in Boston finden? Ja, oder weiter südlich, so weit südlich, als er in der Zwischenzeit nur kommen konnte. Ich habe auch eine Neuigkeit für Sie. Schießen Sie los. Unseren Freund Arthur Nunheim hat man ungefähr eine Stunde, nachdem er uns entwischt ist, mit 32ern vollgepumpt. Ach. Mausetot. Sieht ganz so aus, als hätte man ihn mit derselben Waffe wie das Wolfmädchen umgelegt. Aha. Die Experten vergleichen sie gerade. Ich schätze, er wünschte, er wäre da geblieben und hätte mit uns geredet. Sie hörten Der dünne Mann nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Dashiell Hammett aus dem amerikanischen von Tom Knuth. Hörspielbearbeitung in 2 Teilen Walter Adler. Erster Teil. Die Personen und ihre Sprecher waren Nick Charles, Martin Reinke, Nora Charles, Annette Paulmann, Herbert McCauley, Burkhard Klausner, Dorothy Wynand, Katharina Zapatka, Mimi Jorgensen, Leslie Moulton, John Gilt, Felix von Manteuffel, Shep Morelli, Martin Semmelrogge, Arthur Nunheim, Daniel Berger. In weiteren Rollen Yvonne Devrient, Heinrich Gieskes, Hermann Lause, Nele Voigt, Samuel Weiß und andere. Ton Daniel Sänger, Schnitt Regina Kraus, Regieassistenz Susanne Piesker, Regie Walter Adler. Produktion Südwestfunk mit dem Hessischen Rundfunk 1997. Dramaturgie Klaus Schmitz. Am nächsten Sonntag hören Sie um die gleiche Zeit, also um 23.05 Uhr in SWR 1, den zweiten Teil des Hörspiels Der dünne Mann von Dashiell Hammett. Der dünne Mann ist im Hörverlag München erschienen und im Buch- und Tonträgerhandel erhältlich.